Ja. Ja, ich melde mich. Ich sitz den ganzen Tag in der Hannover Innenstadt und bettel nach Kleingeld, damit mich meine Mami mag. Davon kaufe ich mir ein paar Schuhe. Ich laufe hier barfuß rum, das ist nicht gelogen. Ich sitze hier ohne Freunde, tut was dagegen, unterstützt meine Träume. Dann bin auch ich ein glücklicher Mensch. Jeder Mensch weiß, was man denkt. Yeah. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, Wie laut haben wir das?